Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 1799, 560 an Goethe, Jena, den 1. Januar 1799. Hier zur Unterhaltung ein paar Blätter von Körnern über den Almanach. Mein Opus ist nun in Ihren Händen und Sie haben ihm, indem ich schreibe, schon die Nativität gestellt. Unterdessen habe ich schon angefangen, meine Gedanken auf das dritte Stück zu richten, um sogleich, wenn ich in Weimar bin, daran gehen zu können. Es gibt zwar noch viel darin zu tun, aber es wird rascher gehen, weil die Handlung bestimmt ist und lebhafte Affekte herrschen. Ich muss morgen noch zur Ader lassen, welches ich seit meinen zwei hitzigen Brustfiebern in den Jahren 91 und 92 immer beobachtet habe. Diese Operation hält mich morgen, wenn nicht gar übermorgen, noch hier zurück. Sonst befinde ich mich innerlich recht wohl, aber um die Plage nicht ausgehen zu lassen, habe ich mich neulich unter dem Nagel in den Finger gestochen, der sehr schmerzhaft wird und, weil es der Mittelfinger der rechten Hand ist, mich beim Schreiben sehr inkommodiert. Sie waren so gütig, mir durch den Kammerrat ein Verzeichnis dessen, was ich in Weimar brauche, abfordern zu lassen. Das habe ich meinem Schwager neulich zugestellt und in der Voraussetzung, dass dies Ihre Absicht dabei sei, alles, was ich nötig habe, darunter begriffen. Morgen hoffe ich noch von Ihnen zu erfahren, ob ich übermorgen kommen darf. Leben Sie recht wohl. Wir freuen uns beide sehr darauf, Sie wieder zu sehen. SCH